Wenn von Techno in Berlin die Rede ist, dann muss das nicht gleich massenkompatible Tanzmusik im Stil der Love Parade sein. Auch Underground-Techno und ähnliche Spielarten der elektronischen Musik finden ihren Platz im Tresor, einer der ersten Adressen, wenn es um innovative und andere elektronische Musik geht. Wie viele internationale DJs haben im Tresor schon aufgelegt und alleine über das hauseigene Label sind eine Menge interessanter Veröffentlichungen zugänglich geworden. Die folgende Aufnahme stammt vom Tresor-Sampler Nummer 4. Das Stück nennt sich M6 und stammt von Maurizio.